Deshalb lag schon eine Weile hier. Können Sie bitte nochmal wiederholen, wie Mann ist das Mann, muss sein Mann, was anderes. Wie man die sechs Sinnentore läutert. Danke. Ja, das haben wir, ich vermute, im Rahmen von den 15 Charana Dhammas erklärt. Hm? Richtig? Und zwar in Bezug als Indriyesu Gutta Dwara, was ist zweite von den 15 Charana Dhammas? Hm? Was heißt Indriyesu Gutta Dwara? Man soll die Fakultäten schützen. Hm? Indem man die Fakultäten schützt, läutet man die Sinnen. Natürlich im breiteren Sinne alle heilsame Taten, besonders die Paramis, die heilsamen Taten mit dem Abhinihara oder mit dem Entschluss zum Wohl der anderen was zu tun und dadurch sich selbst auch wohltun, weil man sich am besten wohltut, indem man auch was dem anderen wohl tut. Hm? Aber in engeren Sinne werden die Sinnen geläutert, indem man Sati übt. Wir haben schon erklärt, Sati ist die Ursache von Versenkung. Und Sati ist auch der Instrument von Weisheit. Es gibt gar keine Weisheit im buddhistischen Sinne ohne Sati. Das ist wichtig zu verstehen. Zum Beispiel in Abhidharma Kosha, Vasubandhu erklärt dieses Prinzip mit sehr schönen Gleichnis. Weisheit ist wie Messer, hm? Oder wie Achse. Hm? Achse. Achse. Axt. Axt. Dankeschön. Die Funktion von Weisheit ist, wahrheitsgemäß zu schneiden, zu unterscheiden. Hm? Das ist Weisheit. Das lernt man als sozusagen Ziel des buddhistischen Weges ist nichts anderes als das, dass man zu der richtigen Ansicht kommt. Nur richtige Ansicht kann befreien. Und richtige Ansicht ist, wahrheitsgemäß zu unterscheiden. Durch wahrheitsgemäßige Unterscheidung kommt dann man zu dem höchsten Ideal, was im Mahayana ist, dann im letzten Ende zur Beseitigung von allen Prapanchas, was heißt dann so in dem letzten Sinne keine Unterscheidung im Sinne von selbstständige Natur der Dinge im Sinne von wahrem Kern in den Dingen, hm, das nicht existiert, im Sinne von wahre ständige Natur von Zeichen von dem Objekt, hm, im Sinne von ich oder du und was gehört mir oder dir oder dem Wesen, hm? Im Sinne von angenehm als etwas Beständiges im Sinne von unangenehm als etwas Beständiges. Das sind die Prapanchas, die unseren Geist unruhig machen. Dass diese Prapanchas unseren Geist, diese Unterscheidungen, die auf Begierde und auch Nichtwissen basiert sind, diese Unterscheidungen ist genau das, was macht den Geist unruhig und ohne Fähigkeit, wahrheitsgemäß zu unterscheiden, weil nur der gesammelte Geist kann wahrheitsgemäß unterscheiden. Und dann, indem man Sati übt, schützt man eigenen Geist, dass er sich nicht in den Prapanchas, in den Unterscheidungen, die auf Begierde, auf Nichtwissen basiert sind, sich verliert. Sondern, dass er, wie schützt er sich der Geist, dass er nicht anhaftet an Zeichen von dem Objekt. Weil es ist sehr wichtig zu verstehen, wir haben schon darüber gesprochen, dieses Zeichen von dem Objekt ist schon Interpretation von dem Objekt in dem Geist, das durch Prapanchas beeinflusst ist. Es ist nur sozusagen ein Bild von dem Objekt, das schon Resultat von unseren früheren Unterscheidungen, die mit Unwissen und mit Begierde verbunden sind. Damit der Geist das nicht macht, man schützt sich durch Sati. Hm? Die Blume wird gegrillt, vielleicht die Kerze ein bisschen. Die Blume wird gegrillt. Gute Blume darf man nicht grillen. Okay. Was ist das Pali-Wort für Prapancha? Pali-Wort für Prapancha? Papancha. Sehr einfach. Wenn man Sanskrit lernt, dann ist nicht so schwer, Pali zu lernen. Jetzt, wie schützt man sich dann, dass diese Einflüsse von Papancha, von Wahrnehmung, das auf Begierde und Nichtwissen basiert ist, sich schützt, indem man mit Sati immer den Geist schützt, dass er nicht Zeichen von dem Objekt anhaftet. Zeichen von dem Objekt anhaften ist auch Zeichen von dem Objekt beneigen. Zeichen von dem Objekt ablehnen. Das ist auch anhaften. Man kann nicht sich ärgern ohne anhaften. Resistenz gegen Objekt ist auch nichts anderes als anhaften. Und wie wird diese alle Unreinheiten des Geistes haben mit diesem Prozess zu tun? Und das, indem man wahrnimmt die Objekte durch Bilder der Objekte, durch Konzepte, die wir dann durch denen wir dann die Objekte verstehen. Aber indem wir das machen, wir sind schon sozusagen entfernt von der direkten Erfahrung von dem Objekt, sondern wir schon schwimmen in unseren Bewertungen, die auf Ignoranz und Begierde basiert sind. Indem man das nicht zulässt, läutert man die Sinnen. Und das ist eben Wesen von Indriyesu Gutadvara. Man schützt Geist, indem man mit Sati arbeitet. Deswegen kommen wir zu dem Beispiel, was in Abhidharma Kosha erklärt ist. Messer, man kann nicht mit Messer schneiden oder mit Axte. Axt. Axte schneidet nicht, Axte verteilen. Wenn wir keinen Griff haben, wir werden dann unsere Hände nur schneiden können, wenn wir keinen Griff haben. Eben dieser Griff ist Sati. Wie wir schon erklärt haben, Sati ist das, was auch unterscheidet und sucht nach dem, was heilsam ist und was unheilsam ist. Und was erinnert den Geist. Sati, wie wir schon erklärt haben, heißt auch Erinnerung. Wörtliche Bedeutung von Sati ist Erinnerung oder Gedächtnis. Indem man Sati übt, wird man dann imstande sein, sich daran zu erinnern, was vorteilhaft ist, um das Ausstehen von Unreinheiten des Geistes zu vermeiden, und was nicht vorteilhaft ist, was die Unreinheiten des Geistes entstehen lässt. Dadurch kommt dann diese Läuterung des Geistes, indem man unaufhörlich Sati übt und die sechs Toren der Erfahrung, ist alles, was wir haben. Egal wie man das interpretiert, diese sechs Toren, wie wir die Welt erfahren, ist nach der buddhistischen Lehre nach schon die Verschiedenheit der Welt hängt von Verschiedenheit von Karma, von Wille. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Indem man Sati übt, schützt man den Geist von Unheilsamen. Und die Taten werden heilsam, indem sie mit den drei Kusalamulas, drei Wurzeln von Heilsamen verbunden sind. Und wenn sie mit drei Wurzeln von Heilsamen verbunden sind, wird der Geist geläutert. Das kann nur geschehen, indem man nicht an Zeichen von dem Objekt anhaftet. Wenn man nicht lernt, an Zeichen von den Sinnenobjekten anzuhaften, dann allmählich haftet man auch nicht mehr an die Gedanken, was am schwersten ist. Dann, wenn man nicht mehr an Gedanken anhaftet, dann hat man, ist ein Zeichen dafür, dass man sehr gute Fortschritte in der Meditation gemacht hat, indem man konsequent Sati geübt hat. Hm? Warum die Menschen haften so viel an die Gedanken? Weil sie nicht Sati üben. Sie sind nicht davon bewusst, was die wahre Natur der Erfahrung ist und dass sie an nicht wahrheitsgemäß Objekt wahrnehmen, sondern nach eigenen Prapanchas, nach eigenen Einflüssen von Begierde und Nichtwissen. Wenn man davon bewusst ist, die Kraft der Gedanken allmählich löst sich und man bekommt Freiheit des Geistes, was eigentlich Ziel der Meditation ist. Und darüber werden wir noch mehr sprechen im Rahmen von Nekama Parami, was Samadhi ist, und Panya Parami. Hm? Okay? Dann gehen wir. Zum Beispiel mit Schokolade. Also das Objekt Schokolade. Was meinen Sie da beim Zeichnen? Ist das Geschmack oder Geruch? Geschmack ist eine ist Inhalt der Erfahrung. Aber indem ich an Schokolade anhafte, ich mag Schokolade, ich will noch mehr Schokolade essen, dann bin ich hafte ich an Zeichen von dem Objekt. Schokolade ist das Geschmack der Schokolade ist neutral, ist süß. Süß ist neutral. Aber Anhaftung des Geistes an süßes Geschmack ist das, was bringt Probleme. Schokolade bringt keine Probleme. Und wie anhafte ich an, wie weiß ich, dass ich an Schokolade anhafte? Wie schütze ich meinen Geist, dass er nicht an Schokolade anhafte? Indem ich unterscheide, was Begierde ist und was Geschmack der Schokolade ist. Hm? Schokolade ist nur Schokolade. Mehr ist das nicht. Der verwirrte Geist macht dann Probleme. Schokolade macht gar keine Probleme. Hm? Und wie wird der Geist verwirrt, indem er greift zu und hängt an das Geschmack der Schokolade? Das ist dann Mangel an Sati. Wenn ich Schokolade ohne Sati esse, ich greife zu. Wenn ich Schokolade mit Sati esse, ich greife nicht zu. Dann ich esse ein wenig, was ich brauche, und kein Problem entsteht. Meine Gesundheit wird immer besser. Hm? Ist das klar? Ja, danke. Das ist genau, was unsere Gesellschaft unseren Kindern nicht, unsere Erziehung ist basiert auf alles anderes als außer Sati. Deswegen so viele ungesunde Kinder gibt es. Ist das so oder nicht? In einer Gesellschaft, das spirituelle Werte hochschätzt, ist Sati ein Teil der Erziehung. In einer Gesellschaft, das nicht spirituelle Werte schätzt, Sati ist noch nicht ein Teil von Erziehung. Weil ohne Sati, Sati ist nach den Worten von Visuddhimagga wie der Bewacher von Schatzkammer. Unsere Schatzkammer ist unser Geist. Der Bewacher ist Sati. Der sagt dem Geist, so wie der Bandhagarika, wie übersetzt man heutzutage, haben wir Finanzminister. Früher hatten sie nicht Finanzminister, aber der Schatzmeister. Nicht wahr? Schatzmeister. Der Schatzmeister ist wie Sati. Der macht Rapport zu dem König. So muss man auch ab und zu Meditationen-Rapport machen. Schauen Sie mal an, ihr habt so viel im Schatzkammer befindet sich so viel Gold, so viel Silber, so viel Möbel, Sie haben so viele Frauen in ihren Harem. Dann der König richtet sich danach. Wenn er nicht wahrheitsgemäß weiß, was sind seine Schätze, dann seine Politik endet in Katastrophe. Genauso ist mit dem Sati. Der Sati, dann, indem es immer verbunden ist mit der Suche nach dem, was vorteilhaft ist und was nicht vorteilhaft ist, dann es informiert den Geist, was ziemt sich, sagt man, was ziemt sich und was sich nicht ziemt. Dass diese Funktion ist sehr wichtig. Dass deswegen alle andere heilsame Faktoren des Geistes, die uns von Leiden schützen, die können in Übermaß sein, aber Sati wird nie in Übermaß. Sati wird immer an Mangel. Wenn Sati vollkommen ist, das ist dann Befreiung. Wenn man 100% Sati hat, ist man befreit von Leiden. Wenn wir 50% Sati haben, ist das schon etwas. Dann bitte, bitte geben Sie sich Mühe, dass 50% zu 70, 70 zu 80, 80 zu 90, dann bye bye Leiden. Okay, gehen wir weiter. Alles, was wir sind in dieser Welt, sind die fünf Aggregate. Und das ist sehr klug. Was ist der Geist? Na, eben Aggregat von Vijnana, das ist der Geist. Nichts anderes. Das, was unterscheidet den Objekt und was denkt, das ist der Geist. Der Geist ist das, was unterscheidet und denkt. Aber der Geist ist kein Ich, der Geist ist nur das, was denkt, ist ein Instrument des Denkens. Es ist einfach nur ein Faktor, das existieren kann in Bezug zu den anderen Faktoren. Deswegen solange man dualistisches Denken hat, wird man immer unter der Illusion sein, dass cogito ergo sum, ich denke, deswegen ich existiere. Aber es gibt gar kein solches Prinzip. Nur was es gibt ist, er hat gelernt Lateinisch, ich nicht. Cogito ergo cognitio est. Dieses Denken ist einfach da. Es gibt überhaupt kein Ich, das denkt. Das Denken ist ein Prozess, das nur existieren kann in Bezug zu dem Objekt und zu den Faktoren, die Inhalt des Geistes bestimmen. Das ist, wenn man Buddhismus studiert, muss man immer, immer daran denken und das klar begreifen mit Sati. Dazu ist ja Sati und Sampajanya, damit man das nicht durch Theorie, sondern durch direkte Erfahrung sieht. Wenn man das macht, heißt das, dass man Buddhismus richtig lernt. Wenn man das nicht macht, heißt das, dass man Buddhismus noch nicht versteht. Du meinte, Gefühl gehört doch auch zum Geist, oder? Gefühl und Wahrnehmung. Gefühl sind die Sankharas. Der Geist kann nicht ohne Sankharas existieren. Gefühl ist auch Sankara, aber indem es sehr wichtig ist, durch Wille erzeugende Faktor, aber indem es sehr wichtig ist, es wird als unabhängige Kanda genannt. Aber es ist auch nur Sankara. Wenn es gibt keine Sankara, gibt es keinen Geist. Wenn es keinen unterscheidenden Geist gibt, kein Geist, das Unterscheidung an Unterscheidungen hängt, gibt es Befreiung. Und warum hängt der Geist an Unterscheidungen? Ganz einfach, weil er an Gefühle hängt. Deswegen wird Gefühl, indem es so wichtig ist, als eine Kanda genannt, Aggregat von Existenz. Aber es ist nichts anderes als Sankara. Wenn keine Wille, kein Gefühl. In dem Sinne, dass man sich mit Angenehmen identifiziert oder mit Unangenehmen identifiziert. In dem Sinne, man empfängt das Objekt. Man empfängt das Objekt, indem man sich mit Angenehmen oder Unangenehmen identifiziert. Aber Angenehme und Unangenehme gehört nicht zu dem Geist. Es gehört zu den Sankharas, die durch Nichtwissen bedingt sind. Das muss man sehr klar einsehen, sehr klar verstehen. Dann geht man in die Tiefe. Dazu ist Vipassana. Und das wird man nur dann klar einsehen können, indem man gute Konzentration hat und indem man die Konzentration aufrecht hält durch Sati. Sonst nicht. Sonst lebt man weiter in der Illusion, dass cogito ergo sum. Und dann wird man boxen und dann wird man anhaften und sehr enttäuscht sein, wenn die Sachen nicht so geschehen, wie man sich wünscht. Und das ist eben Leiden, dass durch Anhaften an Gefühle abhängig ist. Wenn man nicht an Gefühle anhaftet, man empfängt nicht das Objekt im Sinne von Unterscheidung. Dann unterscheidet man nicht im wahren Sinne. Natürlich, der Arahant, der Buddha auch, weiß genau, rote Farbe ist rote Farbe, grüne Farbe ist grüne Farbe, Schokolade schmeckt süß. Das sehen sie viel, viel klarer als andere Wesen. Aber sie empfangen es nicht mit ich will das nicht. Und geben nicht eine Kette von unendlichen Gedanken, die durch diese Unterscheidung verbunden ist, die dann Wurzel von Leiden ist. Papancha. Sankara ist doch auch Teil des Geistes. Also, Sankara bedingt Geist. Geist bedingt Sankara. Was war früher Ei oder Huhn? Der Geist ist abhängig von Sankara. Sankara ist abhängig von Geist. Dann kommt es zur Unterscheidung. Wenn Unterscheidung da ist, Gefühl kommt automatisch dazu. Wenn Gefühl da ist, solange Nichtwissen nicht beseitigt ist, wird man immer denken, in den Papanchas von das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Und das ist eben nichts anderes als samsarisches Leiden. Ist das klar? Was heißt jetzt Sanskara? Willenformationen. Wille. Alles, was gestaltet wird. Dann bitte lesen Sie ein bisschen über die Lehre von Buddhismus. Drei Sorten von Sankaras gibt es. Drei Sorten, die geben dann Gestalten, diese unterscheidende Geist. Unterscheidende in welchem Sinne? Im Sinne von ich mag nicht, ich will nicht. Sinn, was ist der Geist? Sind das die Faktoren Sanya und Sankara? Na, wir haben schon erklärt. Wahrnehmung, Gefühl, Geist oder Vijnana, sie lassen sich nicht trennen. Wenn der Geist da ist, Wahrnehmung ist auch da ist und Gefühl ist auch da ist und automatisch auch Manasikara, Aufmerken und Wille. Aufmerken ist das, was den Geist dass dem Geist eine Richtung geht. Wenn der Geist keine Richtung hat, er kann sich nicht bewegen. Wille ist das, was den Geist bewegt. Wenn der Geist nicht durch Wille bewegt ist, er kann nicht zu dem Objekt gehen. Dann, der Geist, damit er funktioniert, er muss ein Ruder haben. Ruder ist Manasikara. Ruder des Geistes ist Ruder, ist das richtig? Diese Hintern von dem Schiff ist schon richtig. Steuer. Entschuldigung. Das habe ich. Ruder ist Wille. Ruder des Geistes ist Wille. Steuer des Geistes ist Manasikara. Ausrichtung. Wie übersetzen? Ausrichtung ist nicht so gut. Was heißt Manasikara? Muss man Sanskrit oder Chinesisch benutzen, damit man es klar versteht? Die Chinesen übersetzen wörtlich, dann ist sehr klar. Manasikara heißt, Manas auf Sanskrit oder Pali heißt Geist. Kara ist im Geiste machen. Im Geiste machen. Wenn man das Objekt nicht im Geiste macht, kommt es zu keinem Geistprozess. Das Objekt muss im Geiste gemacht werden. Das ist, was die liebe Manasikara macht. Die muss da sein. Wir werden später, wenn wir bei Panya Parami sind, wir werden lernen, dass wie man das Objekt im Geiste macht, unterscheidet, ob man mit Weisheit Objekt unterscheidet oder ohne Weisheit. Manasikara dann das Steuer? Manasikara ist Steuer. Ohne Steuer kein Geistesprozess. Wenn man das Objekt nicht im Geiste macht, der Geist wird nicht zu dem Objekt gehen. Nur wenn Geist Richtung hat, wird er zu dem Objekt gehen. Wenn Geist nicht das Objekt in dem Geiste macht, kein Prozess von Denken. Deswegen braucht man eine Kraft des Geistes. Warum diese Geistesfaktoren? Das sind die Kräfte des Geistes, die Inhalt des Geistes bestimmen. Geist hat keinen Inhalt in sich selbst. Das, was dem Geist Inhalt gibt, sind eben diese Geistesfaktoren. Geist nur, so wie Spiegel, spiegelt das Objekt. Geist ist Vijnana. Aber für Geist, wir in Pali oder Sanskrit, eigentlich gibt es drei Wörter, die Geist übersetzen. Vijnana, Manas und Chitta. Drei Wörter. Vijnana heißt das, was Objekt unterscheidet. Aber unterscheidet nicht im Sinne dass es klar unterscheidet im Sinne, dass sehr einfache Unterscheidung. Also eine einfache Unterscheidung. Denken ist ein Prozess. Das wird sehr gut in Visuddhimagga erklärt. Denken ist ein Prozess. in diesem Prozess dann, Vijnana selbst hat keine Bedeutung ohne diesen Prozess. Es wird in diesem Prozess dann funktionell. Ohne Prozess Vijnana wird nicht funktionieren. Damit Geist entsteht, muss da ein Objekt sein, muss da ein Steuer sein, im Geiste machen von dem, muss da Wille sein, muss da Gefühl sein. Diese Sachen notwendig müssen immer entstehen, damit der Geist entsteht. Wenn sie nicht entstehen, der Geist kann nicht entstehen. Wenn kein Gefühl da ist, kein Geist. Wenn keine Steuer, keine Aufmerksamkeit auf das Objekt, kein Geist. Nur in dem Geist hat Bedeutung von Unterscheidung. Wie kann man unterscheiden, wenn kein Gefühl da ist, kein Wille da ist, keine Aufmerksamkeit da ist? Kann man nicht unterscheiden. Dann der Geist kann nur funktionieren, Geist im Sinne von samsarischen Geist, der kann nur funktionieren, indem diese Faktoren anwesend sind. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann, Denken ist ein Prozess. In diesem Prozess diese drei Aspekte von Geist entstehen. Was sind die drei Aspekte von Geist? Vijnana. Vijnana heißt das, was das Objekt unterscheidet. Manas ist das, was hat Fähigkeit zu denken. Manyate iti mana. Alambanam vijanati iti vijnanam. Dann gibt es Chitta. Das Chitta hat zwei Bedeutungen in Pali oder Sanskrit. Erste Bedeutung ist Chinoti, das was akkumuliert. Geist ist auch das, was akkumuliert, Karma, die Wille, früheren Prozessen, die durch Wille bedingt sind, sind auch im Geiste akkumuliert, wo sonst. Und Geist ist auch das, was denkt über das Objekt. Chitta. Chitta. Also denkt über das Objekt nach. Also nach gehört dazu, aber was in Visuddhimagga und in Abhidhamma, Theravada, Abhidhamma, auch in Sarvastivada, in werden diese Synonyme. Dann in Mahayana werden sie unterschieden als verschiedene Funktionen vom Geist. In Theravada gibt es nur sechs Sorten von Geist, sechs Sorten von Unterscheidung. Mehr gibt es nicht. Und in Mahayana ist sehr wichtig, gibt es eine Schule, das sehr, sehr einflussreich ist, Schule von nur Bewusstsein. Diese Schule hat auch sehr berechtigte Philosophie, das auch in auf Theravada-Schriften basiert ist, dass alles, was wir erfahren, erfahren wir nur durch das Geist. Das Geist ist eigentlich alles, was wir erfahren können, weil was wir erfahren durch das Geist sind die Samen von unseren frühen Erfahrungen, die in unseren Geist gesammelt sind. Die äußeren Objekte haben keine wahre Existenz außer dem Geist. Der Geist, die Grundlage ist, so wie Bhavanga in Theravada, die Grundlage ist von allem, was wir kennen, heißt dann Alaya Vijnana. Wegen Alaya Vijnana, wir bleiben in Samsara. Wie heißt diese Schule? Vijnanavada oder Yogacara, weil diese Schule sehr eng verbunden ist mit Yoga. Sie heißen auch Yogacara. Sehr tiefe Philosophie. Es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Das ist wahrscheinlich das Tiefste, was der Buddhismus vorgebracht hat, ja, an Philosophie. Aber Philosophie ist nur Philosophie. Das ist nur nützlich in dem Sinne, dass man an das nicht anhaftet. Aber man nutzt das, damit man Weisheit entwickelt. Wenn man Weisheit entwickelt hat, dann hat das Funktion, sonst nicht. Und Weisheit im buddhistischen Sinne, wie wir lernen, ist loslassen. Also, wir erfahren die Welt nur, indem unsere Körper und die Welt in dem Geist gespeichert sind. Sonst wir können nicht die Welt erfahren. Das ist diese Philosophie. Und dass unsere Körper und die Erfahrung von der äußeren Welt, weil äußere Welt wir können nur durch Körper erfahren, dass wir es erfahren können, ist dadurch, dass wir in unserem Geist gespeichert haben, die früheren Erfahrungen, von Unterscheidung. Also diese Unterscheidung, aktive Unterscheidung, was unsere Samsara bildet, weil es durch unsere Karma erzeugt ist, ist basiert dann auf siebte Bewusstsein, das heißt Manas. Hier Manas bedeutet die Bewusstsein, in der die sechs unterscheidenden Sinnen basiert sind. Und diese Bewusstsein ist verantwortlich dafür, dass wir die Welt im Sinne von ich und gehört zu mir unterscheiden. Warum? Weil dieses Bewusstsein ist dann basiert in Alaya. Und das ist alles, was wir erfahren können. in der Bewusstsein, dass alle unsere frühere Erfahrungen gespeichert sind und diese Manas dann unterscheidet diese Erfahrungen im Sinne diese Unterscheidungen im Sinne von ich und mein und dann darauf sind basiert unsere Unterscheidungen. Dann, wenn dieses Bewusstsein und diese Sorten von Bewusstsein zu Weisheit transformiert werden, dann werden sie nicht mehr im Sinne von das bin ich, das gehört mir, unterscheiden können. Dann transformiert sich Unterscheiden zu Weisheit. Das ist dann Inhalt von Befreiung. In dem Bewusstsein ist alles, was wir erfahren, wenn Bewusstsein sich in Weisheit transformiert hat, das ist dann Inhalt der Befreiung. Das ist sehr, sehr kurz die Philosophie dieser Schule. Aber wir werden darüber ein bisschen mehr sprechen im Rahmen von Panyaparami. Sind das die Faktoren Sanya und Sankara? Was ist der Geist? Der Geist, wir haben schon erklärt, der Geist ist nichts anderes als auch bedingte Entstehung. Und diese bedingte Entstehung, in der bedingten Entstehung kommt immer der Geist zusammen mit diesen Faktoren. Die diese Faktoren heißen die Vijnana Titi, die Bleibe des Geistes. Das sind die Faktoren, in denen der Geist bleibt, in dem Sinne, dass er nicht getrennt davon existieren kann. Wenn Mensch stirbt, oh, so viele Fragen. Wenn Mensch stirbt, vergeht dann Rupa, Vedana, Sanya und Sankara. Wenn der Mensch stirbt, indem der Mensch stirbt, alles, was passiert, ist genau, was passiert die ganze Zeit, ist nur eine Transformation. Solange Samsara dauert, der Geist immer macht weiter. Und der Geist immer macht weiter, indem er mit dem Objekt verbunden ist, was Rupa ist. Und indem er mit den Geistesfaktoren, besonders Gefühl, Wille, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung verbunden ist. Das geschieht im Tode und das geschieht jetzt auch genau dasselbe. Jemand, der wirklich Buddhismus versteht, versteht, dass wir sterben in jedem Augenblick. Wir leben von Augenblick zu Augenblick, das ist alles. Jetzt, wir leben in Präsenz. Und Präsenz gibt es. Präsenz von einem Augenblick, von einer Kanne. Es gibt Präsenz von einem Geistesprozess, das dauert ein paar Kanas, ein paar Momente. Und es dauert in einem Kontinuum von Geburt bis zu Tod. Drei Sorten von Präsenz. Gegenwart ist besser. Gegenwart, hä? Warum ist Gegenwart besser als Präsenz? Präsenz ist Anwesenheit. Aha. Also okay. Ein geistiger Zustand. Gegenwart, hä? Drei Sorten von Gegenwart. So lange man lebt, diese drei Sorten von Gegenwart, immer werden da. Dann, wenn man stirbt, was geschieht der Geist umsiedelt? Nur umsiedelt. Aber Umsiedlung des Geistes geschieht in jeden Moment. Dann das Präsenz von Geburt zu Tod ändert sich, aber die Geistesprozesse dann geschehen nach denselben Regeln, allmählich. Zum Erst, wenn man geboren ist, ist nur dieser Rupa ist sehr klein, noch nicht entwickelt. Und in der Zwischenzeit? Hm? Und in der Zwischenzeit? In den Zwischen? Der Geist? Der Geist kann nicht ohne Objekt existieren. Der Geist kann nur existieren in Verbindung zu dem Objekt. Das muss man richtig verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der Geist existiert in Verbindung zu dem Objekt, nur indem es existiert zusammen mit den anderen, mit den Sankharas, mit Gefühl, mit Wahrnehmung, mit Aufmerksamkeit. Wenn die nicht da sind, der Geist ist auch nicht da. Also mit dem Tod ist doch der Körper, mit dem wir fühlen, zerfällt. Das ist richtig. Dann der Körper wird wie... Dann ist doch kein Gefühl und ist dann noch Wahrnehmung? Keine Wahrnehmung. Keine Wahrnehmung, keine Gestalt. Schluss. Schluss. Schluss. Wie nur dann wie ein Holz, hm? Ja. Genauso. Deswegen bleibt Bewusstsein. Bewusstsein bleibt in anderer Form, nicht in diesem Form. Objekt des Bewusstseins ändert sich auch. Hm? Natur der Bewusstsein ändert sich, indem auch Objekt von Bewusstsein ändert sich. Wenn man im neuen Leben entsteht, man entsteht mit einem anderen Objekt von Bewusstsein. Bewusstsein kann nicht ohne Objekt sein. Und die anderen Objekte kommen dann allmählich dazu. Und Rupa, die Materialität, die, das mit diesem Bewusstsein verbunden ist, ist erst sehr, sehr klein, so winzig, dass man es nur mit Mikroskop sehen kann. Aber bei mir, ich denke, die Frage war jetzt auch schon von beiden, was ist dazwischen, zwischen dem, dass Bewusstsein herrenlos wird und wieder einen neuen Körper zu? Was gibt zwischen einem Moment und dem anderen Moment? Pause. Kleine Pause. Nicht sicher. Nicht sicher. In einem Fluss von Energie kann man über Pausen, wirkliche Pausen sprechen. Wenn es Pause gibt, wie kann es Kontinuität geben? Es ist nicht Pause in dem Sinne, dass etwas auf, vollkommen aufhört. Die Energie fließt. Gibt es eine Pause im Fluss? Kann es geben? Gibt es eine Pause in Elektrizität? Gibt es eine Pause in Licht? Der ich glaube schon, aber die ist für uns nicht wahrnehmbar. Weil wir diese Fakultät nicht haben, um diese kleinen Intervalle, die Schwingungsintervalle zu sehen. Ja, aber es ist nicht Pause im Sinne, dass etwas wirklich aufhört. Nein. Der Geist entsteht, nach der buddhistischen Lehre, entsteht nur durch Bedingungen und er löst sich in jedem Augenblick von selbst aus. Das ist, was wir erleben in jedem Moment. Die Natur von allen Bedingungen, die Geist bestimmen, ist, dass sie eben entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Deswegen, sie sind nichts Ständiges, haben keinen Kern. Und das ist zu erfahren. Wenn man das erfahren hat, dann wird man auch erfahren, die Ichlosigkeit der, von allen Erfahrungen, die wir in der Welt machen können. So wie wenn sich Zusammenhänge geändert haben, Fluss oder Elektrizität fließt anderes, wenn sich die Zusammenhänge nicht ändern, dann fließt es eine Weile gleich. Vijnana speichert alle Taten und ist davon gefärbt. Ja, wenn man will, kann man es so nennen, aber Vijnana hat keine Farbe. Das ist wichtig zu verstehen. Die Farbe die Farbe von Vijnana gehört dem Objekt, nicht Vijnana selbst. Bei der Wiedergeburt wissen die neu entstandenen geistigen Faktoren nichts von der vorigen Existenz. Wissen die neu entstandenen geistigen Faktoren nichts von der vorigen Existenz? Natürlich wissen sie, wir haben die vorigen Existenzen, sind gespeichert in unserem Geist. Damit man das sieht, muss man Meditation lernen. Sonst wird man es nicht sehen können. Der wie kann man ausdrücken? Der Geist ist nichts anderes als die Gewohnheiten, die sich lange, lange Zeit gespeichert haben. Keine zwei Wesen haben genau dieselbe Gewohnheiten. Wie kann man das erklären, dass die haben sich gespeichert lange, lange Zeit? Wer dann die Wahrnehmung neu konditioniert, die Wahrnehmung ist ist wieder ein Prozess. Dieser Prozess von Wahrnehmung lässt sich nicht von dem Prozess des Geistes trennen. Wahrnehmung gibt es nur 6 Sorten von Wahrnehmung. Genauso Geist gibt es 6 Sorten von Geist. Wenn Wahrnehmung da ist, kommt Geist. Wenn Geist ohne Weisheit ist, wird er in nicht Natur des Geistes verstehen können. Und wir nicht imstande sein, zwischen eigenen Fantasien und wahren Natur der Wahrnehmung unterscheiden können. Das kann der Geist oder nur machen, wenn er mit Weisheit ist. Und Weisheit dann ermöglicht den Geist sehen, detailliert, was da passiert und wahrheitsgemäß die Natur der Erfahrung der Unterscheidung verstehen. Wenn keine Weisheit da, der Geist kann nicht verstehen. In Visuddhimagga gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür. Wahrnehmung, dann Unterscheidung und Weisheit. Was ist Wahrnehmung? Ein Säugling oder ein kleines Kind findet eine Münze auf der Straße. Er sieht das, wo er klein ist, er versteht nicht, was die Erwachsenen machen. Er nur weiß, dass es für die Erwachsenen nützlich ist. Dann er nimmt das und bringt es gibt es der Mutter. Die Mutter sieht dieses Stück, 2 Euro. Und die Mutter weiß gleich, jetzt kann ich so viele Kartoffeln kaufen, jetzt kann ich so viel Reis kaufen, jetzt kann ich dies und jenes kaufen. Das weiß sie sehr klar. Aber über diese Natur von 2-Euro-Stück weiß sie überhaupt nicht. Dann sie bringt das zu dem Geldpräger und der untersucht das und weiß genau, was Wert von dem 2-Euro-Stück ist, wie viel Kupfer ist da, wie viel Silber ist da, wie viel Eisen ist da. Das kann er genau unterscheiden und das ist dann Weisheit. Mit der Erfahrung ist es genauso. Wenn wir nur durch den unterscheidenden Geist unterscheiden, dann wir werden nicht von der wahren Natur unserer Erfahrung bewusst. Damit wir davon bewusst sind, wir brauchen Weisheit. Dann wir müssen diese Münze bringen zu dem Experten, der das untersucht und kann genau bestimmen in diesem Geistesprozess, in diese und diese Geistesfaktoren beteiligt. Und die haben diese und diese Funktion. Die haben die manifestieren sich auf diese und diese Weise. Wenn sie entstehen, was sind die Bedingungen? Das kann er genau bestimmen. Indem er bestimmen kann, er weiß genau die Zusammensätze, die Zusammenhänge. Und wenn man die Zusammenhänge durchgeblickt hat, sieht man kein nichts Beständiges, kein wahre Wesen, nichts, was ich bin, nichts, was mir gehört, und versteht die leere Natur von unseren Erfahrungen in diesem Sinne. Was heißt leere Natur? Das nicht gehört mir. Es ist das, was eben von den Bestandteilen der Erfahrung bestimmt ist, nicht von mir. Das geschieht in jedem Augenblick und das geschieht auch im Tod. Und solange man das nicht vollkommen durchgeblickt hat, ändert man die Körper wie die Kleider. Wechselt man. Wer dann die Wahrnehmung. Wird man die Wahrnehmung neu konditioniert? Natürlich, die Wahrnehmung wird immer neu konditioniert. Das ist. Inwiefern nimmt nun das Kamma in Bewusstseinsspeicher darauf Einfluss? Ohne Kamma kein Bewusstsein. Bewusstsein kann nur fortsetzen, wenn Kamma vorhanden ist. Und Bewusstsein im Sinne von Unterscheidung von ich will nicht, das gehört mir, das gehört mir nicht, das bin ich nicht. Das sind die Unterscheidungen. Diese Unterscheidungen dann gehen weg, wenn diese Unterscheidungen gehen weg, die samsarische Bewusstsein geht weg. Und was bleibt? Niemand kann erklären. Wenn jemand erklären kann, dann ist er, kann er nicht erklären durch Wörter, er erklärt durch was anderes, indem durch Wörter kann er nicht erklären. Er kann nur erklären, indem er diese direkte Erfahrung in Bezug nimmt. Durch Wörter kann man nicht erklären, weil der Wörter sind nur Symbole von den Sachen, die man sieht. Aber es sind nicht die wahre Sache. Indem man will, diese Sachen durch Wörter erklärt haben, dann kommt man nicht zu den Sachen. Wenn jemand Arahat wird, verlöschen mit seinem Tod die fünf Khandas vollständig. Er kann somit kein Bodhisattva mehr werden. Der Arahat, nach der, im Buddhismus gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Es gibt nicht nur eine Meinung. In der Theravada-Lehre, was, wie wir das lernen, wenn der der Arahat, er kann, wenn er ein Arahat wird, er geht in Nirvana. Wenn er in Nirvana geht, was passiert, niemand kann erklären, aber die Anhaftung an die fünf Aggregate von Existenz ist geendet, deswegen Existenz lässt sich im Sinne von etwas Individuelles, was ich bin oder gehört mir, was da passiert, niemand kann erklären. Es gibt philosophische Richtungen, die das als Annihilation, Vernichtung betrachten, so wie zum Beispiel Sautrantika. Aber das ist nicht vernünftig, weil niemand sehnt sich nach Vernichtung. Das ist nicht wirklich vernünftig. Ganz Vernichtung ist es nicht, obwohl in den Schriften wird es auch als aufblasen von den Kerzenfeuer. Ausblasen. Verlöschen. Verlöschung. Aber besser diese Interpretation, jemand, der sehr intelligent ist und viel nachgedacht hat, er wird nicht mit dieser Interpretation zufrieden, oder? Dann natürlich gibt es auch andere Interpretationen, aber das Beste ist, dass einfach, man kann es nicht erklären, das ist die beste Erklärung. Dann nach der Theravada-Lehre natürlich, wenn jemand ein Arahat wird, er kann nicht Bodhisattva werden. Wir lesen in Einleitung zu den Jatakas, das habe ich schon erklärt, der Sumedha, in dem er den Buddha sieht, obwohl er die Fähigkeiten schon hat, seine Fakultäten sind sehr entwickelt, er hat unheimliche Stärke, er kann Arahat werden, aber er will nicht. Er will ein Buddha werden. Nach der Theravada-Lehre, im Prinzip, wenn man ein Arahat wird, kann man nicht ein Bodhisattva werden. In Mahayana ist es ganz anderes. Wenn man ein Arahat wird und entsteht in ihm großes Mitleid, er entscheidet sich, weiter zu bleiben, er kann das machen. Es ist vollkommen möglich. Dann ist er natürlich ein großer Arahat, ein großer Bodhisattva. Wir müssen auch immer daran denken, dass die Lehre von Mahayana wurde, hat der Buddha den Arahats gelehrt. Und die Arahats, so wie Subhuti auch, sind diejenigen, die diese Lehre dann in den früheren Sutras von Mahayana weitergeben und erklären. Also es ist gar nicht so einfach. Und auch in den Lineages von Mahayana, die Arahats sind die großen Bodhisattvas, die diese Linie weitergeben. Also es ist gar nicht so einfach. Wichtig ist, dass man große Mitleid entstehen lässt, dann wird man ein Bodhisattva. Und ein Bodhisattva ist, nach der Lehre von Mahayana gibt es zwei Sorten von Arahat. Diejenigen, die sind bestimmt Arahats und können nicht Richtung ändern, und diejenigen, die können die Richtung ändern. Wer die Richtung ändern kann, wer die Richtung nicht ändern kann, das weiß wohl nur der Buddha. Das ist über. Aber mit der Sache, ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Die Lehre ist nur ein Mittel zu verstehen. Wenn man versteht, dann wird man auch an die Lehre nicht mehr anhaften kennen. Die Lehre von Mahayana oder die Lehre von Bodhisattva, die Lehre von dem Weg von Buddha ist da, damit man den großen Mitleid in sich entstehen lässt. Das ist die Funktion von dieser Lehre. Wenn man das so versteht, braucht man nicht unbedingt Gegensätze sehen in Schulung von Arahat, in den Schulung von Bodhisattva, die in der Tat manche Lehre nur die Schulung von Bodhisattva ist nur Erweiterung von der Schulung von Arahat im Sinne von große Mitleid. Das ist alles. Noch eine Frage, oder wir haben viele Fragen. Haben wir noch Zeit? 3 Minuten. Wenn Frauen kein, jetzt kommt es, habe ich mir gedacht, wenn Frauen kein Buddha werden können, können sie als Frau die Erleuchtung erlangen? Natürlich können sie, keine Sorge. Aber wenn sie Erleuchtung von Buddha erfahren, dann werden sie automatisch Sex ändern. Es gibt diese Geschichte von diesen Naga-Mädchen, das ich erzählt habe, sehr berühmt. Wenn man dann entwickelte Bodhisattva ist, hat man große Kräfte. Man kann Sex ändern. Das ist dann eine Kleinigkeit. Und in der Tat, der Buddha ist kein Mann, kein Mensch in dem Sinne, dass er an er hat alle sinnliche Begierde überwunden. Deswegen er ist im wahren Sinne, er ist kein Wesen im Sinne von Unterscheidung von Mann oder Frau. Aber natürlich, er ist als Mann geboren. Aber Bande, wir kommen doch so oft noch wieder. Und das Geschlecht wird ja sowieso mal wechseln. Wenn man den Zustand von Bodhisattva erreicht hat, bleibt man lieber im Zustand von Mann. Weil es, ja, gut, aber bevor. Weil es vorteilhafter ist, dass jede Frau muss zugeben, für einen Mann, es ist viel vorteilhafter, in Geschiedenheit zu gehen und tichtig meditieren, als für eine Frau. Das ist ja klar. Niemand kann das verneigen. Aber natürlich ist kein Problem, ohne Frau keine Welt. Frau ist sehr wichtig. Oder stimmt es, dass sie darum bitten müssen, als Mann wiedergeboren zu werden? Es gibt, jetzt haben wir keine Zeit, aber es gibt viele solche Geschichten in der buddhistischen Literatur, wo sich Geschlecht ändert, auch von Mann zu Frau. Es gibt in Dhammapada-Kommentar Laie wird, indem er einen Arahat, eben Kachayana, verleumdet hat. Er wird als Frau geboren. Ist der Buddha seinen Bodhisattva Dasein jemals als Frau erschienen? In den Jatakas, es ist die Tatsache, der, insofern ich weiß, der Buddha erscheint als Mann. Aber er ist mit Frauen begleitet, mit meisten, mit denselben Frauen, die er dann zur Befreiung führt, und natürlich mit seiner Mutter und mit seiner Frau. Die Leute, die wir begegnen, das ist die Lehre von Jatakas, die haben wir auch früher begegnet. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Warum? Das ist die buddhistische Lehre. Was wir unsere Gewohnheiten sich entwickeln, indem dass wir unsere Aufmerksamkeit schenken den Dingen, die uns interessieren, mit denen wir verbunden sind. Die Dinge, die uns nicht interessieren, mit denen wir nicht verbunden sind, wir schenken nicht Aufmerksamkeit. Das heißt, wir machen sie nicht im Geiste. Was wir im Geiste machen, das bestimmt unsere Erfahrung. Und das, was wir im Geiste machen, das sind nur unsere alten Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten kann man ändern, aber niemals von heute bis morgen. Die alten Gewohnheiten immer bleiben. Aber die transformieren sich, indem der Geist transformiert sich, in Geiste machen wird auch transformiert. Aber indem man sich mit etwas beschäftigt, ernst beschäftigt, das heißt, dass man damit schon Bündnis hat. Diese Bündnis kann nicht kommen, wenn er es nicht früher im Geiste gemacht hat. In andere Form, aber mit den ähnlichen Gefühlen, Wahrnehmungen und das, was zu dem Geist gehört. Bedingte Entstehung, das ist alles, was wir erfahren können. Dass wir zu jemandem angezogen sind oder zu jemandem Abneigung haben, ist auch hat mit unseren Gewohnheiten zu tun, die dann bestimmen, was wir im Geiste machen. Gibt es in Geist oder wie der Geist funktioniert keinen Unterschied in den Geschlechtern? Nee. Nach der buddhistischen Lehre, der Geist kommt immer zusammen mit Rupa. Rupa und Name kommen zusammen. Das ist unsere Erfahrung. Und indem es so ist, dann die Natur der Rupa auch beeinflusst, wie der Geist funktioniert. Wenn man diese Geschlecht Rupa ist zerstreut im ganzen Körper. In jedem Körperteil gibt es diese Männlichkeit oder Fraulichkeit. Das sind Weiblichkeit. Das sind Fakultäten. Aber diese Fakultäten nichts Beständiges, die entstehen und vergehen und entstehen nur in Bezug zu anderen Faktoren der Erfahrung. Ohne das können sie nicht entstehen. Deswegen natürlich Weiblichkeit oder Männlichkeit ist Teil von unserer Erfahrung, aber es ist nichts Beständiges, indem man das etwas Beständiges macht, ist Natur von Erfahrung nicht durch Weisheit bestimmt, sondern durch Nichtwissen. Und durch Nichtwissen, von Nichtwissen kann man sich nur von Wissen befreien, indem man loslässt die Fakultät von Fakultät von Weiblichkeit und Männlichkeit, wird man zu Weisheit kommen, indem man an das anhaftet, wird man immer mehr in Griff von Nichtwissen. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist wie mit der Schokolade. Wie mit der Schokolade. Schokolade ist neutral. Weiblichkeit, Männlichkeit ist auch ist neutral. Der Geist, das bewertet, macht alle möglichen Komplikationen. Okay, wir enden hier.